Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist Psalm 33, Vers 4 bis 5. Denn das Wort des Herrn ist wahr, und auf das, was er tut, kann man sich verlassen. Er liebt, was gerecht und gut ist, und die Gnade des Herrn erfüllt die Erde. Gott segne dieses Wort. Die Wahrheit in Gottes Wort. In diesem Psalm, Psalm 33, lernen wir mehr über die Wahrhaftigkeit des Wortes des Herrn. Das Wort des Herrn ist wahr. Und auch, dass wir uns oft verlassen können auf das, was er tut. Und oftmals ist es so, dass wir nicht wissen, was er tut. Und die Situation oder was in unserem Leben passiert, kann oder oftmals kann uns in die Irre führen. Denn wir nehmen Sachen wahr und denken, Sachen sind so, wenn sie es gar nicht sind. Und so können unsere Emotionen, Gefühle oftmals die Wahrheit in Gottes Wort entweder verzerren oder auch verdecken. Und das heißt also, wir finden dann die Wahrheit in Gottes Wort nicht. Und wenn also der Psalmist hier schreibt, dann, dass eben Gott liebt, was gerecht und gut ist, ja, dann wissen wir, dass nicht nur, dass Gott selber gerecht und gut ist, denn er liebt das auch, sondern auch, dass er die Erde durch seine Gnade erfüllt. Und was das bedeutet ist, dass er in und durch Jesus Christus die Wahrheit in Gottes Wort uns Menschen gebracht hat. Also dass wir also in Jesus Christus, als unserem Erlöser, die Wahrheit in Gottes Wort, dass sie dort seine Vollendung findet. Und das ist unsere Einladung, zu Christus zu kommen. Und Gottes Wort ist immer wahr, die Wahrheit Gottes in Gottes Wort. Und das ist auch nur in der Bibel so beschrieben. Und wir haben im Alten Testament hier im Psalm das sehr gut dargestellt. Und lest mal selber rein, geht im Psalm 33 rein, lest mal selber durch. Und nicht nur, dass hier eben zwar unser Herr Jesus Christus noch nicht angekommen ist auf der Szene, aber in den Evangelien ist Jesus dann Mensch geworden, ja, Gott im Fleische. Und dann eben für uns, für unsere Sünden gestorben, ein für alle Mal. Und hat also Sünde, Tod, Teufel und alles Böse besiegt, ein für alle Mal. Und ich lade euch ein, nochmal in das Johannesevangelium zu gehen. Geht mal rein in Johannes 14. Kapitel, Kapitel 14, Johannes und Vers 6. Da sagt Jesus: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Gott segne dieses Wort. Und hier haben wir eben die absolute Wahrheit, dass Jesus Christus sagt, dass er der Weg ist und die Wahrheit und das Leben. Er hat uns sein Wort gegeben und dieses ist eben dann besiegelt und bestätigt worden durch Christus Tod und auch seine Auferstehung. Denn die Auferstehung ist nur einmal passiert und wird nur einmal so passieren, in und durch Jesus Christus. Und er ist dann in den Himmel gefahren, Himmelfahrt, Christus Himmelfahrt, und hat uns den Heiligen Geist geschickt. Und das ist unsere Einladung, zu Christus zu kommen, die Wahrheit in Gottes Wort wahrzunehmen, zu erkennen und eben dann den Heiligen Geist, den uns der Jesus Christus ja geschickt hat, in und durch uns walten zu lassen, in unsere Herzen und uns wieder in sein Wort zu führen, also in die Bibel. Und der Heilige Geist hilft uns dann, wenn wir tagtäglich in die Bibel reingehen, mehr zu verstehen. Alles, was wir brauchen, ist ein reuiges Herz, also als reuiger Sünder zu Christus zu kommen. Und wir können dann die ganze Wahrheit in Gottes Wort für uns selber einnehmen. Und das ist nicht nur das, was unser Herrgott möchte. Deshalb hat er uns ja das Wort, sein Wort gegeben. Aber wir haben dann eben die Möglichkeit, in unserer persönlichen Beziehung mit Christus zu wachsen. Und das ist eben einer von vielen Sachen, die die Wahrheit in Gottes Wort möglich macht. Und lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast hier aus diesem Psalm 33, dass du uns erklärst und wissen lässt, was du liebst und was gerecht und gut ist und eben deine Gnade die Erde erfüllt. Und unser Gebet ist, für alle Menschen zu dir zu kommen, in deiner Gnade seine Gnade wahrzunehmen und zu Jesus Christus zu kommen als reuiger Sünder. Und das ist unser Gebet für alle Menschen. Und dann in einer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen. Und das beten wir in deinem geheiligten Namen. Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.